Mir war recht wehmütig ums Herz. Wann würde ich Winnetou wiedersehen? Aber Dick Stone und Will Parker ließen mir nicht lange Zeit zu trüben Gedanken. Wir mussten einen Plan entwerfen, unseren alten Sam Hawkins zu befreien. Ich hielt es für das Sicherste, mich allein in das Dorf der Kiowas zu begeben, und schließlich fügten sich die beiden. Doch musste ich bis zum Abend warten. Das würde die Sorge Tanguas um seinen Lieblingssohn und damit auch seine Bereitwilligkeit zur Freigabe Sams vergrößern. Als es dunkel geworden war, warf ich mir den Bärentöter über und ging zum Fluss hinunter. Wie gerufen sah ich etwas oberhalb das Kanu Pidas im Ufergebüsch hängen. Wahrscheinlich war es schon einige Male irgendwo hängen geblieben, da es erst jetzt bei uns angelangt war. Ich brauchte es nur zu besteigen und ruderte langsam und vorsichtig bis in die Nähe des Dorfes. Es war nicht schärfer bewacht als sonst. Vermutlich hatten also die Kiowas die Fährte der Apachen entdeckt und ihnen Krieger nachgesandt, glaubten sich also in Sicherheit. Tangua saß auch heute vor seinem Zelt am Feuer, allein mit seinen beiden jüngeren Söhnen. Er hatte den tiefen, eintönigen Klagegesang der Indianer angestimmt, trauerte um den Verlust seines Lieblingssohnes. Ich kroch um das Zelt herum und stand plötzlich neben dem Häuptling. Warum singt Tongua die Töne der Klage? Das Jammern ist nur für die alten Squaws. Old Shatterhand? Uff! Kaum hatten die Söhne Tanguas meinen Namen gehört, flohen sie voller Entsetzen ins Zelt. Der Häuptling wollte sich erheben, sank aber zurück. Voller Wut rief er einen Befehl gegen die anderen Zelte und sofort stürzten von allen Seiten die Kiowas mit drohend geschwungenen Tomahawks herbei. Ich zog mein Messer und schrie Tangua nur einen Satz zu. Der hob die Hand und es trat Stille ein. Dein Sohn Pida schickt mich. Uff! Ikoa, selber Geier! Es herrscht Todfeindschaft zwischen Tangua und mir. Ob ich mich vor ihm fürchte, mag er daraus ersehen, dass ich mich jetzt mitten in sein Dorf begeben habe, um mit ihm zu sprechen. Wir wollen es kurz machen. Pida befindet sich in unseren Händen und wird an einem Baum gehängt, wenn ich nicht zur bestimmten Zeit wieder bei meinen Gefährten bin. Was verlangt das Bleichgesicht für meinen Sohn? Wir haben noch einen weiteren Kiowa als Gefangenen bei uns. Er soll mit deinem Sohn frei sein, wenn du mir Sam Hawkins dafür gibst. Tangua möge ihn schnell holen lassen. Nach kurzer Beratung mit seinen ältesten Kriegern schickte der Häuptling eine Rothaut weg, die bald darauf mit meinem kleinen Sam zurückkam. Hallo! Old Shatterhand, wenn ich mich nicht irre. Ja, das Greenhorn ist gekommen, seinen großen Meister und Lehrherrn im Anschleichen aus der Tinte zu ziehen, in die er sich selber hineingeritten hat. Werde nie wieder links hinaufrennen, wenn eure gesegneten Beine rechts hinunterlaufen. Wollen es hoffen, lieber Sam. Wollen es hoffen. Der Häuptling Tangua möge dem weißen Jäger alles zurückgeben lassen, was man ihm abgenommen hat. Manatara, Tamara, Kokasamara. Vier Krieger der Kiowas mögen uns in zwei Kanus begleiten, unbewaffnet. Ihnen werden die beiden Gefangenen übergeben. Folgen uns heimlich noch mehr Kiowas, so wird Pida sterben. Uff. Bis zur Rückkehr meines Sohnes bist du sicher. Dann aber wird ganzer Stamm hinter dir her sein und dich fangen. Hau! Meine Krieger mögen jetzt die beiden Weißen ziehen lassen!